Abschnitt 16 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Geräusche, Teil 8. Musik wird oft nicht schön gefunden, zumal sie mit Geräusch verbunden. Eine grauenhafte Unsitte grassiert in ganz Deutschland: das allgemeine Restaurant- und Kaffeehauskonzert. Wer auf das Wohlwollen seiner Mitmenschen angewiesen ist, musikalische Ohren besitzt und sich nicht aus dem Erwerbsleben zurückziehen kann, der wird durch Musik, in der alle Welt ihre Nöte und Sorgen übertäubt, fast zu Tode gemetzgert. Jede Arbeit in Fabrikhöllen und Schwitzschachten wird von rhythmisiertem Lärme begleitet. Aber auch alle Erholungsstätten sind von schlechter Musik überfüllt. Der jeweilige Gassenhauer, heute das Lied von der Holzauktion, morgen die Matschiche, verfolgt uns bis in die Träume der Nacht. Die allgemeine Musikwut übt auf die Kultur des Ohres dieselbe Wirkung, die das illustrierte Journal, das Witzblatt und die kitschige Reproduktion auf die Kultur des Auges übt. Man lebt im Hören und Sehen gleich wüst und unkultiviert. Was aber nützt es dagegen streiten? Bald in Mitleid, bald in Ekel. Rücksicht heißt Schwäche, Güte heißt Ohnmacht. Der eine überschreit immer den anderen. Mit nichts pflegt der Normalmensch verschwenderischer umzugehen als mit der Aufmerksamkeit und Zeit seiner Mitmenschen. Wenn man zu einem Besuche, einer Gesellschaft mich veranlasst, bei der man mir nichts vorzusetzen hat als Nervengifte, die meine Fähigkeiten lähmen, Speisen, die ich nicht vertrage, Gespräche und Unterhaltungen, die Zeit und Aufmerksamkeit rauben, ohne mich im Mindesten zu erfreuen und zu fördern, begeht man da nicht an meinem Lebenswerk ein Verbrechen? Wie edel könnte doch Geselligkeit sein, wenn Menschen sich nur füreinander verantwortlich fühlten, wenn es sich um etwas Besseres handelte als um die Übereinkunft, den größten Teil des Lebens müßig, bequem und ohne Anstrengung miteinander zu vertrödeln. Sobald man aber beisammensitzt und der übliche Klatsch und Tratsch erschöpft ist, stürzt irgendjemand ans Klavier, ohne zu fragen, ob man Musik hören mag, ob man seine Musik hören mag. Man sollte jedem Geselligen zusammen sein, sollte auch allem Musizieren einen positiven, methodischen Inhalt geben. Hat uns aber einer durchaus und ganz und gar nichts mitzuteilen, was fördern und erfreuen kann, dann soll er wenigstens zuzuhören und zu lernen verstehen. Von Kant, Fechner, Lotze, Darwin wird uns ausdrücklich berichtet, dass sie tief schweigsame Naturen waren. Wer aber kann sich wundern, dass Lebewesen, die gar nichts in der Seele tragen als spezifische Futtertrog- und Familieninteressen, wie die Mühlen klappern, dass sie im Lärme leben wie der Fisch im Wasser und selbst die hehre Musik zur Unterhaltung entweiten, sie, die keine Stubentür schweigend zu schließen vermögen. Alle der widerwärtige Musiklärm bewährt uns nun einen eigentümlichen Untergrund. Er verbirgt eine merkwürdige Beziehung zu des Menschen erotischen Erfahrungen. Zunächst scheint mir, dass die Produktivität in der Musik ebenso in der aktiven Geschlechtlichkeit verwurzelt ist, wie das verfeinerte Verständnis für Musik einer Transformierung und instinktiven Gebundenheit erotischer Impulse zu entsprechen pflegt. Man darf getrost behaupten, dass hinter einem großen Teile des Musiklärms, der täglich vollführt wird, ganz wie hinter dem Gesange der Vögel erotische Verwebungen und Verwickelungen, das Einandersuchen und Fliehen der Geschlechter im Verborgenen lauert. Diesen Gesichtspunkt müssen wir zunächst für die Erklärung der ungleichen musikalischen Anlagen von Frau und Mann wohl im Auge behalten. Die oft betonte Unfähigkeit der Frauen zur Komposition, das heißt zur Produktivität in der Musik, und ihre doch gleichzeitig wirksame, ganz ungewöhnliche musikalische Empfänglichkeit und Verständnisfähigkeit für interpretatorische, reproduktive Aufgaben, sie erklären sich aus einer tiefen Gebundenheit des Trieblebens. Die Frau ist nicht aktiv, nicht spontan. Sie ist immer und überall rationaler als der Mann. In ihr dokumentiert sich jene überlegene Rationalisierung des Trieblebens, die der Mensch ausschließlich der Schule der Not, nur langem, geschlechterlangem Leiden und Drucke verdanken kann. Das gleiche Verhältnis der musikalischen Anlage, das zwischen Frau und Mann besteht, findet sich wieder in den Begabungen primitiver und später Kulturen, das heißt im Verhältnis der noch ungebundenen Rohen und der schon rationell geschulten und durch Überlegung gehemmten Kulturvölker. Je intellektuell vergeistigter und disziplinierter der Volksschlag wird, umso auffallender pflegt die musikalische Schöpferkraft, hinter rezeptiven Musikanlagen zurückzutreten. Man denke an die musikalische Veranlagung der Engländer. Sie sind die intellektuellste und geistigste aller Nationen, aber sie sind musikalisch fast vollkommen unschöpferisch und doch zugleich von einer Zuneigung und Begeisterung für Musik, die oft lächerliche, exzentrische Formen annimmt. Betrachten wir nun aber die großstädtische Musikwütigkeit unter dieser physiologischen Perspektive, dann könnte man bei dem Klavierspiel und Gesang seines Nachbarn und seiner Nachbarin oft auf allerlei besser zu verschweigende Gedanken kommen. Eine einzige Bemerkung will ich mir zum Schluss nicht versagen. Man beachte, welch eigentümliches, noch unentdecktes gesetzliches Verhältnis obwaltet zwischen dem allgemeinen Klavierspiel und Gesangsbetriebe einerseits und dem Geschrei von Wickelkindern und Säuglingen andererseits. Wenn man dem einen Geräusche glücklich entronnen ist, dann gerät man mit Sicherheit in das andere hinein. Wo die eigentlichen Proletarier wohnen, in den Fabrikvierteln im Osten und Norden der Städte, da ebbt in der Tat die Klavierpest und Gesangsseuche ganz beträchtlich ab. Dafür aber wird man dort von früh bis spät durch rasendes Kindergeschrei dafür abgestraft, dass man auch selber einige Monate seines Lebens so geschrien hat. Wohnt man dagegen in den Westvierteln, unter den sogenannten Besserbemittelten, dann findet man, dass der Kinderlärm im Ganzen dort freilich beträchtlich geringer ist, dafür aber übt der noch unbesteuerte Emotionskasten, das Piano oder Leiserchen, eine kaum zu beschreibende Tyrannei aus. Richtige subumbilikale Anfälle, stundenweiser Musikraptus, Ovarialklänge links, Testalklänge rechts. Sämtliche müßig gehende und gelangweilte Damen der Umgegend, alle Hagestolze, die nichts zu tun und zu verantworten brauchen, haben sich verschworen, zu singen, zu spielen, zu flöten und zu girren. Meist aus keinem anderen vertretbaren Grunde als dem, woraus auch der Auerhahn balzt, tanzt, kapriolt und musiziert. Stunden und Tage lang alle psychophysischen Spannungszustände entäußernd und der Umwelt mitteilend, bis dann schließlich das erwünschte Nest und Eier da sind und die jungen Küken, worauf es mit dem Kunsttrieb und der Kunstbegeisterung plötzlich ein Ende hat. Gott beschütze meine Ohren und verhelfe euch baldigst zu einem Umzug in das Nordviertel. Ich aber stehe auf Leichen und Trümmerstätten grausam gemordeter Gedankenkinder und habe nichts als den Stoßseufzer des Dichters. Jetzt rede mir nur einer noch vom Schaffen oder Denken, vom sauersüßen Arbeitsjoch, vom tiefen sich versenken. Kaum sitze ich auf dem Stuhle fest mit ernst gesenkten Wimpern, beginnt mein Nachbar, Höll und Pest, voll Wut Klavier zu klimpern, zu stampfen, zu hacken, zu hämmern, zu knacken, zu martern, zu klopfen. Watte her, Werk her, Wachs her, ich will mir die Ohren verstopfen. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Klaus Missfeld.